from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 39 nach Game 4 der Finals, mittlerweile wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos auf facebook.com/basketmagazin und www.basket.de. Heute ist ein großartiger Tag, wir sind gut gelaunt und es wird ein großartiger Pod. Es gibt einige Gründe dafür. Ihr denkt, es ist vor allem, weil die Finals so spannend ist. Da habt ihr aber falsch gedacht. Weit gefehlt. Wir werden natürlich die Finals behandeln, auch ausführlich. Aber wesentlich wichtiger heute, neben verschiedenen anderen News, wie den ersten Trade oder aber auch dem neuen Deal von Nike als Ausrüster der NBA, der Adidas ablöst, ist natürlich, gibt es einen Trommelwirbel? Kannst du einen Trommelwirbel machen irgendwie? Das Namen-Power-Ranking der NBA. Wir spielen heute ein kleines Spiel mit euch und haben uns ein paar Schmankerl ausgedacht. Aber ich glaube, wir werden schon so euphorisch sein, wenn wir zu diesem Punkt kommen, dass ihr dann schon merken werdet, was abgeht. Ich glaube auch. Fangen wir mit den Finals an. Vorletzte Nacht wurde das Spiel 4 gespielt. Die Warriors haben ausgeglichen in LeBrons Wohnzimmer. Ziemlich eindeutig mit 21 Punkten gewonnen, 103-82. Eigentlich innerhalb von so ein paar Spurts wurde das Spiel dann doch nochmal eng. Ich glaube, die Warriors haben so das erste Mal irgendwann im zweiten Viertel, nachdem die Cavs ziemlich gut aus der Kabine gekommen sind, mit 7-0 dann die Führung übernommen. Aber dann gerade als das Spiel so ein bisschen fortgeschritten war, Ende des dritten Viertels, als Steph Curry noch diesen Dreier versenkt hat und dann vor allem im vierten Viertel, als LeBron die ersten 5-6 Minuten, glaube ich, gesessen hat, sind die Warriors dann weit zurückgezogen. Das war das erste Spiel in den Finals, wo es tatsächlich mal Garbage Time gab, in denen mal ein paar andere Spieler gespielt haben, die sonst noch gar nicht zum Zuge kamen. Ja, und das der größte Talk in der ganzen Woche oder jetzt in den letzten Tagen über dieses Spiel war Steve Kerr und seine veränderte Aufstellung. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt anzufangen. Wir sollten vielleicht dann zuallererst sagen, dass er ein bisschen geflunkert hat zu Beginn des Spiels, hat er nämlich gesagt, dass nichts an der Aufstellung, glaube ich, verändert wird, dass Andrew Bogut trotzdem startet und hat dann demnach die Journalisten oder auch dann vielleicht den Gegner David Blatt ein bisschen an der Nase herumgeführt, weil dann doch jemand anders auf dem Parkett stand. Wie eigentlich doch von vielen Leuten antizipiert, war es dann Andre Iguodala, der wahrscheinlich MVP der Serie bislang, wenn es denn so bleibt. Natürlich, wenn Cleveland das Ding macht. Und da nehmen wir vielleicht auch eine Frage von einem von euch vorweg, der gefragt hat, hey, wenn es so weitergeht, müsste da eigentlich nicht Iggy MVP-Honors bekommen? Soweit wollen wir jetzt noch nicht in die Glaskugel schauen, auch wenn wir das häufig machen. Aber vielleicht, um das, wie gesagt, schon mal vorwegzunehmen, eigentlich kriegt ja immer der Einspieler aus dem Gewinnerteam den MVP. Das heißt, es wäre schon sehr überraschend, wenn LeBron den bekommen würde, auch wenn sie die Serie nicht oder die Finals nicht für sich entscheiden könnten. Und da muss man ganz einfach sagen, stand jetzt Iggy wirklich der wichtigste Spieler und dementsprechend auch in die Starting Five gehoben. Eine Sache, mit der ich nicht ganz so d'accord bin, dass jetzt auf einmal ein bisschen die Narrative rauskommt, okay, hey, Steve Kerr, was hat er denn gemacht und wie großartig ist er eigentlich, dass Genie. Er das gemacht hat? So viele Optionen hattest du nicht. Natürlich hättest du auch andere Leute noch mehr spielen können, aber was die Veränderung der Starting Five betrifft, war es ja offensichtlich, dass du dann Iggy in die Starting Five holst und dann versuchst eben zu adjusten, was das Rebounding betrifft. Insofern war ich jetzt nicht so überrascht, aber es hat gefruchtet, insofern Credits. Ja, ich fand den Move auch nicht so überraschend wie zum Beispiel gegen Memphis noch. Als die 2-1 hinten lagen, dann Andrew Bogut gegen Tony Allen in der Defense spielen zu lassen, das war wirklich was, wo ich mich auch umgeguckt habe und dachte, ja gut, dass die Guts musste erstmal haben, das so zu bringen, aber das war jetzt, glaube ich, so, naja, wie sagt man denn, also so der, mir fällt es gerade nicht ein, der nötige oder der richtige Schritt oder der konsequente Schritt, weil Cleveland natürlich in den beiden letzten Spielen keinen schönen Basketball gespielt hat und du gesehen hast, wenn sie wirklich nur 6-7 tief von der Bank gehen, dann musst du sie irgendwie versuchen, müde zu machen. Und dafür ist es natürlich dann, ist Iguodala der richtige Spieler. Einerseits, das hatten wir im letzten Podcast schon mal gesagt, das hatte uns der Björn auf die Pinnwand getaggt, weil er LeBron bisher am besten verteidigt hat. wenn man davon sprechen kann, dass ihn überhaupt jemand gut verteidigt hat, weil LeBrons Stats aktuell natürlich auch nach dem letzten Spiel trotzdem immer noch abartig sind. Aber weil er das Spiel eben auch schnell machen kann, wie du gesagt hast. Und das hat dann auch sofort gefruchtet. Wenn ich Steve Kerr dann Credit geben würde dafür, dann vor allem deswegen, weil er nach dem 7-0-Start der Cleveland Cavaliers jetzt im letzten Spiel, im vierten, dann nicht sofort eingebrochen ist und gesagt hat, Mist, vielleicht war das doch irgendwie der falsche Ansatz. Tristan Thompson hatte, glaube ich, relativ schnell 2 Offensiv-Rebounds. Hätte vielleicht auch Coaches geben können mit wenig Erfahrung, die gesagt hätten, scheiße, dann tue ich sofort wieder Andrew Bogut rein. Das scheint überhaupt nicht alles zu funktionieren. Nach diesem 7-0-Start gab es dann aber einen 31-15-Run der Golden State Warriors, in dem sich genau das ausgezahlt hat. Dann hat Iggy nämlich 2-3 Dreier getroffen und auch ein oder zwei Dunks über Fastbreaks machen können. Und dann wurde relativ schnell klar, okay, so kriegst du LeBron müde und so kriegst du die anderen auch müde und das wird das Rezept sein, das Spiel zu gewinnen. Ja, du sagst es, Pace ist das entscheidende Stichwort. In der Regular Season waren die Warriors mit 98,3 Ballbesitzen pro Spiel erster in der Liga im Pace, also in der Geschwindigkeit, die gespielt wird, und da mussten sie wieder irgendwie zurückfinden, frühe Würfe oder auch gute Würfe früh in der Schussuhr zu nehmen und das nicht nur Draymond Green sein zu lassen, der irgendwie dann Dreier nimmt, sondern eben auch, dass du mal zu einfachen Punkten kommst, wo die Defensive, die ja, wenn gerade wenn Cleveland recht groß spielt, die, wenn die noch nicht steht, kannst du eben auch mal zum Korb ziehen, dann ist da kein Timofey Moskov, der irgendwie die Sonnenfinsternis herbeiholt, indem er dann diese Vertical Verteidigung spielt. Dass man dann zu einfachen Punkten kommt. Und Iggy hat auch einfach gezeigt bisher in der Serie, dass er eigentlich derjenige ist, der am meisten den Ball nach vorne bringt, den Ballvortrag macht. Das ist jetzt nicht unbedingt Steph Curry. Kann man natürlich auch sich nur die Assist-Zahlen ansehen. Aber gerade auch, wenn man irgendwie sich die Verteilung des Ballbesitzes anschaut, wird klar, dass er sozusagen der Point Forward ist. Und das hilft dem Spiel natürlich ungemein. Gerade auch andere Dinge, dass Draymond Green jemand ist, der, wenn er den Rebound holt, dann die Möglichkeit hat, schnell den Ball nach vorne zu bringen und Sachen zu kreieren. Da hat er häufig dann eher im Halbfeld-Basketball off the dribble was machen müssen. Das hat man jetzt insbesondere auch im dritten Spiel gesehen, das dann verloren ging. Dass er nicht nur zögert, den Dreier zu nehmen, das war jetzt im letzten Spiel ein bisschen weniger der Fall. Den möchte er sehr ungern werfen, auch wenn er offen ist. Und dann halt penetriert, aber dann nicht den Midrange-Jumper nimmt, sondern halt wirklich zum Korb ziehen möchte, um dann eventuell rauszukicken. Und das ist gegen jemand wie Timofey Moskov und gerade auf dem Niveau, auf dem er verteidigt diese Serie, sehr, sehr schwierig. Da ist er einige Male wirklich abgeprallt im wahrsten Sinne des Wortes und hat nichts für sein Team kreieren können. Das sah jetzt ein bisschen anders aus, weil einfach der Spielfluss wesentlich leichter ging für die Warriors. Ich fand, LeBron hat das im Grunde gar nicht so sehr falsch gemacht, wie er dann sich darauf eingestellt hat oder gespielt hat, weil er hat dann versucht, den Ball zu den Großen zu geben. Vor allem Moskov hatte unheimlich viele Touches und dann noch mit 28 Punkten war Topscorer der Cavaliers. Mit der höchsten Feldwurfquote, also kann man nicht unbedingt sagen, dass das dann ineffizient gewesen wäre, den Ball in die Mitte zu spielen und Moskov dann eben seine Größenvorteile ausnutzen zu lassen, denn die kleine Aufstellung der Warriors führt natürlich dazu, dass Draymond Green, wenn er dann auf der 5 spielt, im Gegensatz zu den Cavs, gibt es 3 Spieler, die größer sind. LeBron, Tristan Thompson und Timothy Moskov. Also musst du ja irgendwie versuchen, das auszunutzen. Im besten Fall resultiert das dann darin, wie du gerade gesagt hast, was die Warriors machen, dass du den Ball dann auch irgendwann mal, wenn du ihn in den Post gespielt hast, wieder rauskicken kannst. Auch das haben sie versucht. Nur, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, aber ich glaube, irgendwas so 5 von 24 oder so haben die Cavs von der Dreierlinie geschossen oder sogar nur 4. Besonders in Person von Dellavedova und J.R. Smith, dann wird es natürlich schwierig. Also wenn du die dann nicht triffst und dann die Pace der Warriors dazu führt, dass du einfach platt bist, dann geht's nicht. Vielleicht noch ein Stat, den ich total gefährlich oder auch bemerkenswert finde. LeBron hat in diesen Finals bisher nur 19 Minuten auf der Bank gesessen, insgesamt. Und in dieser Zeit haben seine Mitspieler 15% aus dem Feld geworfen. Das heißt, wenn er jetzt nochmal irgendwie in entscheidenden Situationen auf der Bank sitzt, dann glaube ich, gibt es keine Möglichkeit aktuell in dieser Schussform, die so ein J.R. Smith und so hat, für die Cleveland Cavaliers das Spiel noch zu drehen. Das heißt, LeBron muss 40 Punkte, 10 Assists und 10 Rebounds machen, so übermenschlich das auch ist, aber es ist der einzige Weg im Grunde, um wieder zurück in die Spur zu finden, plus vielleicht dieses Rumgegrätsche und Ellbogenverteilen von Tristan Thompson und von Dellavedova. Ihr seht schon, wir fließen so ein bisschen im Gespräch. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich denke, ihr würdet das ähnlich machen mit euren Kumpels oder wenn ihr euch da austauscht von einem Thema zum anderen. Und ich glaube, du hast jetzt auch genau den richtigen Punkt angesprochen. Das ist sozusagen die Krux dessen, was offensiv halt wirklich hapert. Ich meine, wir müssen natürlich immer wieder betonen, Kyrie Irving und Kevin Love sind Leute, die kreieren können, die eben diese Verschnaufspause offensiv jemand wie LeBron geben könnten. Und jetzt gibt es das nicht mehr. Und das, was ich jetzt als Krux bezeichnet habe, es gibt einen Spieler außerhalb von LeBron im Kader der Cleveland Cavaliers, der das Talent dazu hätte, Konjunktiv, in diesen Momenten den Ball in der Hand zu haben. Und Preach. Und also ich meine, es wird jetzt gleich noch ein bisschen fieser, weil es ist wirklich eine Sache, ich als Cleveland-Fan oder als jemand, der nicht kein Cleveland-Fan ist und auch jetzt die New York Knicks nicht total eng verfolgt hat, weiß natürlich einerseits um die Schwächen eines J.R. Smiths, aber noch nie sind sie wirklich so evident vorgetreten wie jetzt in den NBA Finals. Und ich rede jetzt noch nicht mal über 2 von 12 Field Goals, 0 von 8 von der Dreierlinie. Ich rede sogar noch nicht unbedingt mal von dem absolut schlechtesten Plus-Minus-Wert, den er dieses Spiel hatte, minus 27. Und das bei einem Blowout kein anderer Spieler hatte einen Wert, der schlechter war als minus 15. Das heißt, in den 27 Minuten, 34 Sekunden, die J.R. auf dem Feld war, ist alles falsch gegangen. Und das hat seine Gründe. J.R. Smith ist jemand, der das Talentpaket hat und das wird immer wieder genannt und irgendwann muss man auch mal da direkt im Anschluss sagen, ja, aber offensichtlich ist er absolut nicht in der Lage, intellektuell wie auch einfach spielerisch dieses Paket zu nutzen. Denn er wäre in der Lage, in diesen Momenten den Ball zu verteilen, den Ball zu behaupten, den Ball nach vorne zu bringen. Wenn du dir anguckst, wie Matthew Dellavedova teilweise Schwierigkeiten hat, überhaupt über die Mittellinie zu kommen, wenn Ballpressure angewendet wird, dann schreit das eigentlich danach, dass jemand mit einem anderen Skillpaket irgendwie den Ball in der Hand hat. Aber Coach Blatt und auch LeBron und die anderen Spieler geben nicht JR den Ball. Und das bedeutet für mich, dass sie wissen, dass er einfach inkompetent ist, was das betrifft. Und nicht nur offensiv, auch defensiv. Ja, und das Problem hatte ich vor allem als er bei den Knicks gespielt hat immer. Denn alles, was JR in der Defense macht, ist gamblen und auf den Steal gehen. Team-Defense ist ein absolutes Fremdwort für ihn. Jedes Mal, wenn du im Post stehst und JR oben am Wing verteidigt, musst du zur Hilfe kommen. Ja. Jedes Mal. Das heißt, für die Offense total leicht dann auf die Weak Side zu wechseln, weil zwei Männer beziehungsweise plus eins auf der JR-Seite stehen müssen. Das ist echt eine Katastrophe und wie gesagt, du hast es gesagt, für das Talent, was er hat, für jedes gute Spiel gibt es mindestens zwei Spiele, in denen er dann der beste Mann ist des gegnerischen Teams oder zu einem der besten Männer wird. Eigentlich, wenn man die Rechnung so aufmacht, wäre es jetzt an der Zeit dann in Spiel 5, dass er wieder wie gegen die Atlanta Hawks in Game 1 8 Dreier irgendwie einstreut, aber aktuell fehlt ihm da, glaube ich, auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Und das, was wir gerade über Iggy gesagt haben oder was schon oft über Iggy gesagt wurde, so naja, der hat halt viele Skills, aber nicht so einen perfekten Skill. Ein Skill in der NBA, der gerade über eine lange Saison, wenn du jetzt in die Playoffs kommst oder so, gehen die Finals mit 100 Spielen nicht groß genug aufzuwerten, ist es Verlässlichkeit, meiner Meinung nach. Dass du wirklich jede Nacht, natürlich nicht wie LeBron oder Curry, jede Nacht auf 35 gehen kannst, aber dass du jede Nacht das machst, was von dir verlangt wird. Mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber es kann nicht sein, dass du, wenn das Team sich auf dich verlassen muss und wirklich dieses Talentpaket mitbringst, dass du entweder absolute Weltklasse spielst oder dann direkt zweimal hintereinander Kreisklasse. Das hilft dir halt nicht. Und ich glaube, das ist ein Skill, wie gesagt, der nicht zu unterschätzen ist. J.R. Smith ist der Spieler mit den viertmeisten Minuten in den Finals bisher von Cleveland, hat 132 Minuten insgesamt gespielt. Das sind 8 mehr als Dellavedova, 4 mehr als Moskov, was schon eine Zahl ist. Sein True Shooting, und das bedenkt ja dann noch, wenn du einen Dreier trifft, ist es mehr wert als ein Layup, beträgt absolut miserable 37,6%. Aber sein Offensivrating, und das ist genau der Grund, wieso die Cleveland Cavaliers ihn geholt haben. Sie haben ihn nicht geholt wegen der Defense. Sie wussten, okay, im Zweifel, und da komme ich vielleicht sogar, springe ich zum nächsten Punkt, im Zweifel ist J.R. Smith schon wieder jetzt ein Amari Stoudemire 2.0, den du nicht aufgrund der seiner körperlichen Schwäche sondern eher wegen seiner mentalen Schwäche nur 15 Minuten im Spiel spielen lassen darfst. Mhm. Du kannst sagen, hey, wirf mal 5 Mal und wenn du 0 von 5 bist oder ob du 4 von 5 bist, nehmen wir dich raus. Weil danach tust du uns weh, gerade in einer Serie, die 7 Spiele geht. Sein Offensivrating ist 82 und das ist absolut abgrundtief schlecht. Ja. Ich habe mir auch, ich meine, du hast es gerade gesagt, ich habe mir notiert, wenn JR spielt, fällt das defensive Energielevel um circa 2/3. Und das sind so Neckbreaker, die auch für die Teamchemie enorm schlecht sind. Jeder von euch, der selber mal Sport gemacht hat in einem Team oder es noch tut, der weiß, dass bei engen Spielen jede einzelne Possession, jeder einzelne Ballbesitz wirklich zählt. Und wenn du was hast, dass der Gegner ein einfaches Tor jetzt macht beim Handball oder beim Fußball, einfach einen Korb beim Basketball, dann senkst du immer ein bisschen mehr deinen Kopf. Ja, und die sind nur zu siebt. Jede Possession, die unnötig weggefeuert wird, heißt einmal mehr nach hinten rennen und einmal wieder mehr nach vorne rennen. Das tötet dich dann halt irgendwie, wenn jedes Spiel jeden zweiten Tag stattfindet, ne? Dann ein bisschen ketzerisch gefragt und ich denke, wir kommen jetzt gleich nochmal auf die Defensivstrategie dann auch von David Blatt zu sprechen und loben mal den meiner Ansicht nach Coach, der eher noch gelobt werden sollte, diese Serie. Ketzerisch gefragt, sollte dann nicht einfach ausschließlich auf James Jones gesetzt werden und du sagst, okay, wenn JR seine ersten beiden Würfe nicht trifft, dann spielt er nicht mehr? Weil was kann James Jones nimmt sich nur Würfe, die er nehmen sollte und er verteidigt nicht so katastrophal wie JR. Ich meine, da hast du wirklich jetzt keinen großen Trade-off und wenn der Schuss nicht fällt, gibt dir JR nichts, gar nichts. Im Gegenteil, gibt dir Minus, wenn er auf dem Feld steht, Gegensatz zu James Jones. Ja, nur von James Jones wirst du nie diesen Spark kriegen, diesen X-Faktor, den aber der JR kam vielleicht. Noch nie. Ja, genau, aber ich sagte ja gerade so, wenn er jetzt 2-3 Spiele scheiße gespielt hat, eigentlich wäre er jetzt statistisch gesehen dran, mal wieder ein gutes Spiel zu machen. Ich glaube, James Jones würde dazu führen, dass du weniger Fehler machst, aber eine ohnehin schon sehr ausrechenbare Offense der Cavaliers würde dann noch viel ausrechenbarer werden. Und von JR hast du vielleicht immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, naja, vielleicht kommt da gleich ein genialer Moment, wo er mir in einem Viertel 12 Punkte macht. Aber das ist bisher halt nicht der Fall gewesen. Stichwort Taktikecke, das ist immer, insbesondere bei den Finals, aber generell in den Playoffs, gibt es ja nochmal ein kleines Matchup zwischen den Coaches selber. Und wenn ich was verändere, gibt es dann wieder also eine Aktion, fordert eine Reaktion. Und in diesem Spiel hat auch David Blatt recht schnell reagiert auf diesen Coaching-Change, dass André Iguodala dann in der Starting Five stand. Er hat nämlich ein Cross-Matching gemacht, dass wenn sie groß gespielt haben und Cleveland hat wesentlich länger groß gespielt als in den Serien vorher, dass dann ein Cross-Match gemacht worden ist, dass Timofey Mozgov Iggy deckt. Und das war im Prinzip sogar gar kein Crossmatch, weil ja Andrew Bogut ausgewechselt worden ist in der Starting Five für Iggy, nur spielt natürlich Iggy auf der 3. Das kann man argumentieren, ist, dass das nicht hingehauen hat, weil Iggy auch, ich gucke gerade mal, 4 Dreier eingestreut hat, Mozgov dann dementsprechend abgesunken ist. Aber ich fand es nicht schlecht, weil dadurch du die Warriors unter Druck gesetzt hast, eben zum Korb zu ziehen und sie dann ihr Passspiel nicht unbedingt genauso entfalten konnte, wie wenn man jetzt eng deckt und dadurch Freiräume unterm Korb stehen. Also das hat mir ehrlich gesagt gefallen und ich würde da jetzt auch sagen, dass sie weiterhin groß spielen, weil sie eben keine Alternative dazu haben. Sehe ich genauso. Ich finde auch, wenn dann der Gegner Änderungen macht und Iguodala in die Starting Five rückt, eine Position, die er jetzt aus den Playoffs noch gar nicht gewohnt war, dann lass ihn erstmal diese Dreier treffen. Also dann würde ich als Coach Blatt auch gamblen und sagen, okay, dann muss der jetzt erstmal in der neuen Rolle, weil bevor ich jetzt Curry oder Klay Thompson diese Dreier nehmen lasse oder offene Würfe nehmen lasse, dann würde ich doch eher sagen, okay, dann opfer ich Timofey Mozgov, weil ich weiß, mit Tristan Thompson habe ich den besten Rebounder der NBA aktuell unterm Korb. Und dann würde ich Iguodala erstmal diese Würfe nehmen lassen. Dass er die dann trifft, spricht für Iggy, heißt aber nicht unbedingt, wie du gesagt hast, dass die Strategie jetzt von Coach Blatt total falsch gewesen wäre. Das einzige Negative, was ich ihm ankreiden würde, wäre, als die Cavaliers 7-0 geführt haben, direkt zum Anfang, haben die Cavaliers danach versucht, noch Pace zu machen. Mhm. Und danach versucht, nochmal zu drücken und nochmal zu drücken und nochmal zu drücken. Und das wurde halt dann echt kritisch, je länger das Spiel geworden ist. Dann muss ich sagen, muss so ein Coach sagen oder auch LeBron sagen, so Freunde, wir führen jetzt gerade 7-0, Ball flach halten, ab jetzt geht jede Possession mindestens 20 Sekunden. Ja. Ne? Also dann nicht so in dieses vorne wollen verlangen, genau, sondern ne, wie das auch, kennst du mit Sicherheit auch von einigen Coaches, vorne ruht ihr euch aus, nicht hinten. Lasst die Possessions kommen. Das, was die Warriors wollen, ist, dass wir 10 Sekunden Angriffe fahren Und diese Möglichkeit haben sie ihnen dann gegeben und das ist dann so ein bisschen zum Genickbruch im vierten Viertel geworden. Ich hätte noch zwei Punkte, auch was so ein bisschen die Taktik von David Blatt betrifft. Ich weiß nicht, wir können natürlich gerne nachher auch nochmal über Steve Kerr sprechen, nur der Fokus ist mehr auf David Blatt, weil er einfach enorm wenig Spielermaterial zur Verfügung hat und das maximieren muss. Ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Kritik, was coacht der denn da? Das ist doch nur LeBron ISO. Es ist tatsächlich so, dass es keine Alternative zu dem gibt, was sie spielen, außer wenn J.R. Smith zu neuem Leben erwacht oder ein Vampir wird oder ein Zombie und sein Gehirn austauscht oder sowas. Aber das passiert ja auch nicht. Ja, aber Shumpert wirft, wie gesagt, zu schnell den Ball weg. Ja. Absolut symptomatisch dafür war, dass er in der Crunch-Time dass er im letzten oder in den letzten Sekunden des Spiels. Man hat das ja häufiger, dass das ein Kommunikationsmissverständnis ist, dass du denkst, der Spieler läuft nach links, willst dann da schon den Ball loswerden und dann läuft der Spieler doch nach rechts. Aber es sah extrem dumm aus. Ihr erinnert euch vielleicht, da hat Stephen Curry den Ball direkt in die Arme gespielt bekommen an der Dreierlinie. Es sah echt aus wie aus einem Comedy-Film, so von wegen, hier Junge, du kannst ja nicht so gut Dreier werfen. Hat den tatsächlich verworfen dann, aber sowas ist natürlich auch ein bisschen Neckbreaker, ne? Absolut. Was ich ganz lustig finde in dem Zusammenhang, ich habe letzte Woche gelesen, dass an der Trade-Deadline Cleveland noch einen richtig harten Push für Prigioni von den Knicks gemacht hat. Jetzt ist natürlich Dele Vadova so ein bisschen in diese Rolle reingewachsen, aber wir haben gesehen, gerade was, also so dieser harte Defender irgendwie, der den gegnerischen Point Guard gerade so im Halfcourt ein bisschen unter Druck setzen kann. Nur wir haben bei Houston gesehen, wie, was für eine Zecke Prigioni auch sein kann, gerade was so Inbounds angeht und so weiter und so fort. Und er ist halt jemand, der ultramäßig clever ist und dem solche Fehler nicht unterlaufen. Weiß nicht, ob das ein Changer gewesen wäre, aber hätte ich interessant gefunden, wenn Prigioni dann mit LeBron zusammen wahrscheinlich viel Spielzeit gekriegt hätte, glaube ich. Aber naja. Eine Sache, die ich ganz gern sehen würde, wenn man sich jetzt fragt, und da kommen wir dann nachher auch im Ausblick natürlich nochmal darauf zu sprechen, wie geht's weiter, hat Cleveland eine Chance oder ist jetzt die Offensivmaschine ins Rollen geraten? Man kann taktisch jetzt auch sich überlegen, wenn Cleveland permanent groß spielt und die ersten Auswechslungen kommen, dass David Lee und Festus Ezeli von den Golden State Warriors eingewechselt werden. Fände ich sehr interessant. Das hat David Blatt im dritten Spiel gemacht, das sie eben gewinnen konnten. Ist er sofort klein gegangen, extrem klein. Hat LeBron auf die 5 gestellt. James Jones, Shumpert, JR und Dellavedova. Und LeBron auf der 5, sodass du halt mindestens ein Crossmatch hattest, das für LeBron absolut entspannt ist, dass er wirklich erfolgreich ISO spielen kann. Ne? Gegen entweder Ezeli oder Lee, einer der beiden Großen, muss ihn aufnehmen. Und dann zwingst du Steve Kerr wieder entsprechend zu wechseln. Und ich meine, LeBron spielt 45 bis 48 Minuten. Das würde ich fände ich interessant, wenn er das wirklich ganz schnell macht, um eben die beiden Jungs auch wieder rauszubekommen. Dass wenn du klein gehst, die paar Minuten, wo dann Moskow und Thompson Verschnaufer brauchen, dass du halt enorm klein gehst. Das fände ich sehr spannend, wenn das vielleicht passieren könnte. Ja, also ich glaube, jetzt sehe ich erstmal keinen Grund, warum Ezeli oder David Lee überhaupt noch spielen sollten erstmal. Ne? Ich würde jetzt als Kerr, würde ich wirklich auch auf dieser 8-Man-Rotation bleiben und so klein wie möglich spielen und so schnell wie möglich, weil wir gesehen haben, da gibt's nicht so eine richtige Antwort von Cleveland drauf und ich glaube, das ist auch ein bisschen jetzt der Schlüssel zum Erfolg. Wenn sie es schaffen, die Pace wirklich hochzuhalten, je länger die Serie dauert, desto schlimmer wird's für LeBron, desto Dellavedova war schon im Krankenhaus mit Krämpfen, Shumperts Schulter ist nicht richtig in Ordnung. Und wenn du es dann schaffst, die Verantwortung in die Hände von J.R. Smith zu legen, weil sie ihn unbedingt als Scorer brauchen, dann hast du eine 70-prozentige Chance zu gewinnen. Was ich ebenso noch machen würde, ist, gerade wenn Harrison Barnes jetzt, ich meine, jetzt hat er wieder so ein klassisches Harrison Barnes-Spiel gehabt, 4 von 9, 2 von 5 Dreier, 14 Punkte, 8 Rebounds, ne, kriegt nicht viel den Ball, User Trade ist ja sehr niedrig, hat aber diesmal die Schüsse getroffen. Davor das Spiel war er 0 von 8, also ist er auch so echt tatsächlich ein X-Faktor. Ich spiele halt ganz gern mit Lineups, wie du weißt, aber ich würde dann sagen, sobald, also sowieso immer, wenn LeBron rausgeht für die paar Minuten, aber auch generell würde ich Sean Livingston Matthew Dellavedova decken lassen. Du hast nämlich gesehen, es gab einmal dieses unglaublich spektakuläre Play, wo er ihm den Ball, er hat, das zählt als Block, aber er hat den Ball beim Wurf einfach weggenommen. Den so weggenommen von Dellavedova und hat direkt den Outlet gespielt. Sean Livingston war auch der Spieler, auch mit Abstand, quasi das Gegenteil zu JR, mit dem allerhöchsten Plus-Minus. Klar, du hast dann noch ein bisschen die Garbage-Time gehabt, aber er hat plus 25 Plus-Minus gehabt. Und der zweitbeste Spieler, Stephen Curry, plus 18, da hat man schon gesehen, er bringt das ganze Paket, 7 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists. da ist halt defensiv ein absoluter Nightmare für Della Vedova, der ohnehin nicht der kreativste Spieler ist, der wirklich über seinen Möglichkeiten spielt jetzt in den Finals. Und wenn du den dagegen setzt, der ist viel zu lang, viel zu groß. Also das ist eigentlich das perfekte Matchup. Auch dann kannst du auch, nur um das nochmal zu beenden, kannst halt dann Stephen Curry einfach irgendwo verstecken und gegen Shump in der Ecke stehen lassen. Ja, vor allem auch andersrum. Also Dellavedova kann Sean Livingston nicht decken. Das hat Post, auch an zwei, drei Possessions, ne, ist Livingston in den Post gegangen. Fadeaway-Jumper kommt er im Leben nicht dran. Ja. Ne? Und so ein schlechter Scorer ist Livingston jetzt auch nicht. Also irgendwie seine 8, 9 Punkte hintereinander kann er auch durchaus machen. Das ist schon ein cooles Matchup. Du hast gerade Usage Rate gesagt. Ich hatte das vorgestern, glaube ich, in einem ESPN-Podcast gehört. In den ersten 3 Spielen der Finals hatte LeBron eine Usage Rate von 45%. Das wiederum haben die Warriors auch gut gemacht. In Spiel 4 hat er eine Usage Rate von 30%. Durch dieses Doppeln, was wir jetzt zum ersten Mal richtig gemacht haben, haben sie den Ball aus seinen Händen genommen. Und wenn du dann weißt, okay, ich muss mich auf das, oder meine einzige, das einzige Risiko ist gerade das Talent von J.R. Smith und von Matthew Dellavedova, die zum Kickout 3er draußen stehen, dann nehme ich das gerne mit. Heißt also, ne, je weiter runter die Usage Rate von LeBron geht, auch wenn du das Doppeln vielleicht an einem guten Tag von JR und Shumpert nicht immer machen solltest, aber desto höher ist deine Chance, dass der Supporting Cast eben nicht das bieten kann, was er was von ihm verlangt wird. Auf jeden Fall. Da hat man auch eben ein Adjustment gesehen von den Golden State Warriors. Ich habe es jetzt mal ein bisschen das Tony Allen Light genannt. Sie haben nämlich in der Zone, ihr wisst ja, LeBron ist immer gerne, postet immer gerne auf, vor allem auf der linken Seite und dann wird rechts halt freigemacht. Dann kommt meist einer schon rüber. Die spielen auch immer sehr clever mit der 3-Sekunden-Regelung. Ihr wisst vielleicht für euch, die nicht Bescheid wissen, das ist anders als im europäischen Basketball. Spieler dürfen innerhalb der Zone, also dem farbig markierten Bereich in der Nähe des Korbs, nicht länger als 3 Sekunden stehen, ohne einen Gegenspieler aktiv zu decken. Wenn das passiert, gibt es eben diese defensive 3-Sekunden-Regel und dann gibt es ein technisches Foul und ein Freiwurf für das ballführende Team. Das heißt, sie laufen immer rein, bleiben 1,5 Sekunden da, gehen raus, gehen direkt wieder rein und gehen wieder raus. Mhm. Teilweise wird das sogar so extrem gemacht, dass einer der großen Jungs ganz seinen Gegenspieler verlässt und auf die linke Seite der Box geht. Das heißt, das stehen quasi direkt in der Verlängerungslinie hinter LeBron und seinem Verteidiger steht direkt der nächste Verteidiger. Und der springt halt die ganze Zeit hin und her. Und das ist super interessant zu sehen, weil das natürlich an für sich sehr interessant ist. Aber du siehst auch, dass LeBron zählt. Der weiß natürlich, okay, jeder weiß, der zieht gleich zum Korb, der zieht an seinem Mann vorbei und dann denkt der, okay, 1, 1,5, 2, jetzt muss er raus und dann attackiert er, weil dann eben der Defensivspieler aus der Box gehen muss. Und das sind so diese kleinen Momente, wo wirklich ein Taktikerherz irgendwie hochspringt. Ich hoffe, das war jetzt für euch nicht so komplex oder langweilig, aber ich kann mir vorstellen, dass viele von euch auch irgendwie dann gebannt sich diese Dinge anschauen und nochmal zurückspulen, weil das sind tatsächlich die entscheidenden Plays und Adjustments, die halt die Coaches dann machen können. Und genau das zeichnet auch Spieler mit einem hohen Basketball-IQ gegenüber Spielern mit einem niedrigen Basketball-IQ aus, denn seid ihr sicher, J.R. Smith zählt nicht einmal in der Defense irgendwas, sondern der gambelt halt auf einen Steal oder auf einen Pass, läuft in irgendeinen Passweg rein, von dem er meint, dass er den gerade antizipiert hat, und in 7 von 10 Fällen geht das schief. Vielleicht bisschen Entspannung nebenher. Du musst eigentlich jetzt schon auch eine Aussage zu meiner erfolgreichen Prediction setzen. Ich war ja kurz davor, mir Fluchtickets nach Costa Rica zu buchen und dann nur noch irgendwelche Cocktails mit Kokosnusssaft zu trinken. Ganz süß. Oder Prosecco, auch sehr lecker. Was meinst du, was die Quote für diese, Phil hat predicted, dass Mark Jackson eine bestimmte Farbe seines Einstecktuchs hatte. Blau. Blau. Und hatte recht, also Mark Jackson, der jetzt Kommentator bei ABC ist für das Spiel. Was meinst du, was die Bet-and-Win-Quote da drauf gewesen wäre? 10? Wahrscheinlich. 8? Ne? Also blau ist schon noch, also ich dachte mir, okay, er trägt kein Rot oder halt Bordeaux-Rot, weil das würde doch heißen, dann wird es wieder losgehen, ja, Mark Jackson freut sich, dass Cleveland gewinnt, bla bla bla. Also ich habe natürlich mir ganz taktische Überlegungen gemacht da bei dieser Prediction. Ich habe es einfach total abgefeiert. Ich dachte, okay, welche Suits trägt er ungefähr und hätte auch nicht gedacht, dass er, ich habe das ja gemacht, sondern was trägt überhaupt Mark Breen da, Mann? Karo-Suit? Muss ich auch nochmal gucken. Wie alt ist der denn? Aber Mike Breen ist einfach ein großartiger Play-by-Play-Announcer, oder? Es gibt ja, keinen, das macht so viel Spaß, dem zuzuhören. Ich darf es jeden Abend oder jedes Heimspiel vielmehr bei den Knicks genießen. Ja, das ist dafür echt. Habt ihr dann auch einen Color-Commentator, der ein bisschen grausam ist. Mann. Postin' and Toastin. Walt Frazier ist nämlich der Color-Kommentator. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch jemand seid, die immer bei... Es gab mal einen Post. Hat Mike Green von euch, wer von euch war das nochmal? Das geile Zwischenfrage. Der gesagt hat, oh Gott, jetzt muss ich Bela Reti angucken. Ja. Deutsche regen sich ja sehr gerne über Sportkommentatoren auf und ich bin vielleicht der Verbandssprecher von diesem Verein, weil ich reg mich unglaublich auf. Warum ist das in Deutschland eigentlich immer nur einer? Genau, das verstehe ich. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also warum nicht so ein Ex-Profi, der auch noch so halbwegs was im Hirn hat? Nehmen wir mal Christoph Metzelder. Warum sitzt der nicht neben Bela Reti und kommentiert irgendein Spiel der Nationalmannschaft? Analysiert irgendwie ein bisschen einen Laufweg oder sowas. So. Wenn dann das ist ja immer nur, so. Özil hat den Ball. Jetzt hat Cristiano Ronaldo den Ball. Er spielt zu Gareth Bale. Gareth Bale scheint schnell zu sein. So, okay, da vielen Dank. Kann ich auch QVC gucken und mir irgendwie ein Armband verkaufen lassen. Wenn Sie jetzt anrufen. Wenn Sie jetzt anrufen. Aber gut, das vielleicht als kleine Auffrischung. Eine Sache, über die ich sehr gerne mit dir sprechen würde, wäre, Florian ohne Fink hat gefragt, ich lese es am besten mal eben vor, bin ein bisschen enttäuscht über die Splash Brothers in der Serie. Man hört immer nur, wie sie hochgejubelt werden, aber wirklich kaum mal eine Kritik im Gegensatz zu anderen. Wie seht ihr die Leistung der beiden? Und den nächsten Teil würde ich dir gleich lieber vorlesen, weil ich da nochmal ein bisschen Rant zu habe. Was sagst du? Ist das eher gut, weil das bedeutet, dass das Spielsystem jetzt passt, oder gehört sich das für Stars, dass die sich zeigen und ein bisschen besser performen? Also, ich glaube schon, dass Curry nach diesem einen schlimmen Shooting-Spiel ordentlich Kritik abgekriegt hat. Da hieß es dann nämlich ganz schnell, naja, ob er wirklich so der Leader des Teams ist oder ob er so ein Team überhaupt auf seinen Schultern tragen kann. Er stand da direkt immer im Vergleich mit LeBron, der das natürlich wie kein Zweiter jetzt in den Spielen zuvor gemacht hat. Ja, Kritik dann schon berechtigt, weil ich glaube, in knappen Spielen zeigt es sich dann eben, wer dann das Heft in der Hand hat. Und da wurden die beiden auf jeden Fall nicht nur outgescored, sondern auch outgespielt, wenn du so willst, von LeBron als Superstar. Also gerade Clay und Steph Curry. Aber jetzt in so einem Spiel, was sie gewonnen haben und auch in dem Blowout gewonnen haben, haben sie sich so zurückgenommen, weil das Team dann eben auch sieht, mit welchen Waffen du am ehesten gewinnst. Und wenn so ein Iguodala gerade heiß läuft und eben die Schüsse von außen kriegt, warum sollten Clay und Steph dann irgendwelche Schüsse erzwingen? Ich fand, das wiederum haben sie sehr schlau gemacht. Sich dann auch zurückzunehmen, wenn sie sich zurücknehmen müssen. Natürlich wäre es auch schön gewesen, wenn mal so ein Breakout-Telefon-Game dabei gewesen wäre bisher, aber das kann ja auch nochmal kommen. Nur ich glaube, gerade Steph Curry hat eben, das eine Spiel hat er richtig scheiße geschossen, hat aber dann geguckt, dass er die anderen bestmöglich einsetzt. Und mein Gott, auch ein Clay Thompson kann nicht jedes Quarter irgendwie 36 Punkte machen, so ungefähr. Ich fand das jetzt nicht so verkehrt, aber man könnte bei LeBron zum Beispiel auch sagen, naja gut, jetzt in Spiel 4, dann, wenn es um was ging, ihr hättet 3-1 in Führung gehen können, dann machst du 20 Punkte. Ist das auch schon versagt oder nicht? Weil schlechter waren die anderen beiden jetzt auch nicht. Ich glaube, das kommt eben dann ein bisschen drauf an, wie man sich auf die Taktik der anderen einstellt. Curry wurde ziemlich hart gedeckt von Dellavedova, da hat er mit Sicherheit noch, da hat er keine guten Spiele gemacht, hat aber dann wiederum versucht, die anderen in Szene zu setzen, denn es ist ja nicht so, als ob die Spiele nicht knapp gewesen wären. Gleich ist es LeBron jetzt in Spiel 4 wiederfahren. Mhm. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, das war eben die Anschlussfrage, die ich eben erwähnt habe. Curry guckt sich jeder an, aber für mich ist es einfach kein Leader, schreibt Florian, da gucke ich mir lieber einen James an, der alle trägt und um sein Leben spielt. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie die Spielphilosophie ist, wie die Notwendigkeiten sind. Aber ich würde ganz gerne nochmal kurz diesen Leader-Aspekt besprechen. Generell kann man natürlich argumentieren, ja okay, es gibt unterschiedliche Arten von Leadern. Und das hat man auch beim Championship-Run der Mavs gesehen, den ja viele von euch noch ganz gut in Erinnerung haben, 2011. Jeder weiß, Dirk ist nicht derjenige, der im Locker-Room die Jungs zusammenscheißt und irgendwas macht. Er ist eher der stille Anführer, der durch Leading through example, wie es so schön heißt. Also der halt 3 Stunden vorher in der Halle ist, Schüsse nimmt und sowas. Es gibt dann natürlich auch viel mehr diese Vocal Leaders, die lautstarken Leader, auch wenn du es jetzt nicht magst, aber so ein Kevin Garnett, der halt die Leute mitreißt und irgendwie an die Ehre packt und sowas. Total. Und Curry ist da ja zweifelsohne eher wesentlich der stillere Typ, der der wichtigste Spieler ist und der sagt, hey, ich bin ein Leader, weil ich den wichtigsten und den letzten Schuss nehme und spielerisch der wichtigste Spieler bin. Ich muss allerdings dazu sagen, und Hintergrund klar, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Charakter Stephen Curry, weil ich ihn einfach ein bisschen cocky finde, beziehungsweise auch ein bisschen so jung einfach, was ja nicht schlimm ist. Der ist ja auch noch jung, aber ich bin tatsächlich ein Typ, der diesen lauten Leader-Typ, diesen visiblen Leader-Typ mag, der irgendwie sagt, okay, hier, ich bin im Huddle und ich führe irgendwie eine mitreißende Speech oder sowas. Aber das ist Draymond Green. Das ist nicht Steph Curry und auch nicht Klay Thompson. Ne? Da also muss man immer auf das Team gucken, glaube ich. Ja. Ich denke auch, weil ich mache das jetzt mal zum Beispiel am Beispiel der Knicks fest. In der Saison, wo wir 54 Spiele gewonnen haben. Carmelo Anthony war klar der Leader, so wie Steph Curry da war. Er kriegt den letzten Schuss, er kriegt die wichtigsten Schüsse, er ist der beste Spieler des Teams. Die Leader waren aber Kurt Thomas, Rasheed Wallace, Jason Kidd, Marcus Camby. Alles Jungs, die maximal 10 Minuten spielen, aber die zum Beispiel, um da wieder drauf zurückzukommen, das war die Saison, in der J.R. Smith seinen 6. Mann Award gewonnen hat, die so einen Typen unter Kontrolle halten und die in der Kabine dafür sorgen, dass keiner aus der Reihe tanzt und. Ich glaube, da sind dann auch wiederum, klar ist LeBron der Spieler, der Leader auf dem Feld und wahrscheinlich auch im Huddle, aber in der Kabine und alles, was dazugehört, da ist dann ein Mike Miller nicht unwichtig, ein James Jones nicht unwichtig, ein Kendrick Perkins vielleicht nicht unwichtig. Das sind in ihren Rollen dann auch alles Leader. Also ich glaube, wie du schon sagst, den Unterschied kann man dann machen. Steph Curry und Klay Thompson, spielerisch, vom Talent her, Anführer des Teams, in der Kabine, Emotional Leader, Draymond Green, vielleicht Andrew Bogut. Ja. Was wäre denn gewesen, wenn sich Kyrie Irving nicht verletzt hätte eigentlich? Da habe ich mir die ganzen Tage drüber Gedanken gemacht. Das spielt ja so, wo der Florian gerade gesagt hat, naja, LeBron trägt die alle auf seinen Schultern. Wäre es auch zu dieser Performance gekommen, wenn Kyrie mit seinen 80%, die er noch hatte, weitergespielt hätte und nicht operiert worden wäre? Ich glaub, hätte LeBron schon trotzdem 40 gemacht? Ja. Hätte Dellavedova trotzdem solche Spiele gemacht? Nein. Wäre es eine andere Serie geworden, offensiv selbstverständlich. Weil defensiv noch viel mehr für Cleveland halt, weil du hast ja gesagt, okay, diese Ausfälle haben ihnen offensiv unheimlich wehgetan, sodass sie jetzt diesen Steinzeit-Basketball spielen, so muss man es ja bezeichnen. Ja. Aber defensiv, in Anführungsstrichen, tat ihnen das gut, weil Kevin Love und Kyrie Irving, gerade Kyrie Irving auf einem Bein und mit einem halben Rücken, einfach keine guten Verteidiger sind. Und zwei Spiele wurden tatsächlich neben LeBrons Greatness nur gewonnen, weil alle 50-50 Balls gewonnen worden sind, weil sie um ihr Leben gespielt haben. Und das wäre dann nicht der Fall gewesen. Diese jetzt erst Rechthaltung hätte es ja nicht gegeben, wenn Kyrie gesagt hätte, nee, ich bin ready to go. Auch wenn er nur bei 80% ist. Aber dann weiß ich nicht, ob das ganze Team so mitgezogen hätte, wie sie es jetzt getan hätten. Wäre eben Trade-off gewesen. Offensiv wesentlich smoother. Ja. LeBron hätte ruhig mal 2 Minuten mehr Pause bekommen, weil dann versucht er nochmal eine ISO zu machen oder für andere Leute zu kreieren. Ich weiß nicht, was wichtiger gewesen wäre, dass die Offensive nicht so stagniert oder dass die Defensive vielleicht ein bisschen schlechter wird. Aber Dellavedova hätte sich vielleicht nicht in jeden Ball reingeschmissen, der hinterher dazu geführt hat, dass sie die Overtime gewonnen haben. Krass, der ist ja nach dem dritten Spiel ins Krankenhaus geliefert worden, weil er so krasse Krämpfe hatte und hat da übernachtet auch. Ne? Der hat in seiner ganzen Karriere nicht mehr als 15 Minuten gespielt. Ich muss jetzt noch eine Lanze brechen, auch für Leute wie Mike Miller und James Jones. Ihr wisst, dass ich einen schwachen Punkt habe für Mike Miller, aber was die in Spiel 3, ich liebe ja solche Momente, dass Loose Ball, Mike Miller springt in die erste Reihe. Ja, der Mann ist so kurz davor, sich alle Knochen zu brechen. Und das sind wirklich die Momente auch, wo die sagen, ja, hör mal, scheiß drauf, Mann. Wenn ich 5 Sekunden spiele, 100 von 100 Mal springe ich da in die erste Reihe. Oder auch James Jones, ja, genau. Und die Jungs wissen um ihre Limitationen. Also machen wir uns da mal nichts verkehrt. So, die sagen jetzt nicht hier, ich bin ein großer Zocker. Die sagen, hey, wenn ich jetzt hier drauf komme, ich mache alles, was in meinen Möglichkeiten steht, dass wir eventuell eine Chance haben, das Spiel oder auch nur diesen einen Ballbesitz zu gewinnen. Und das finde ich eine großartige Einstellung. Und das ist letztlich auch ein bisschen, worum es bei Sport geht einfach. Ne? Dass du irgendwie eine eingeschworene Truppe bist und egal, ob du Millionen auf dem Bankaccount hast oder ein paar hunderttausend verdienst, da geht es darum, dass man gemeinsam als Team Erfolg hat und jeder das macht, was er machen muss. Und deshalb mag ich vielleicht auch LeBron ein bisschen mehr als du, weil ich glaube, dass er ein Spieler ist, der eine Antenne für sowas hat. Ja, das viele von auch den großen Stars, so denen ist das egal. So, du bist der Dude, der 500.000 verdient, so scheiß drauf. Aber ich glaube, dass zum Beispiel er ernsthaft Matthew Dellavedova halt auch, weiß ich nicht, in ein paar Jahren oder wenn sie sich nochmal wiedersehen und er Milliardär ist oder sonst was, so, dann würde der den einladen und nicht an dem vorbeigehen und denken so, ja, wer bist du denn eigentlich so? Nee, das glaube ich auch. Na, bisschen pathetisch formuliert mit den paar Jahren, aber so, du weißt, was ich meine, dass er das halt wirklich irgendwie valued. Nee, also das würde ich LeBron auch gar nicht absprechen. Lass uns doch ein kleines bisschen, bevor wir gleich zur Kategorie kommen, auf die ich mich am meisten freue, lass uns ganz kurz so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Wie geht Sonntagnacht aus? Ich weiß nicht. Ich denke, dass Cleveland nicht mehr gewinnen wird. Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Warriors haben das Rezept gefunden, wie sie Cleveland schlagen können und wie sie Cleveland jetzt so richtig müde machen. Und ich glaube wirklich, LeBron wird wahrscheinlich nochmal alles in die Waagschale, und da freue ich mich auch drauf, alles in die Waagschale werfen, was er hat, weil er kein Closeout-Game geben sich haben möchte. Aber ich würde sagen, es wird fast sogar ein ähnliches Rezept. Wahrscheinlich nicht ganz so klar, aber wenn ich einen Tipp abgeben müsste, und übrigens danke für den ganzen, für den Hate auf Facebook. Ich tippe das, was Marius nicht den Hashtag The Truth. Fand ich aber ganz du hast witzig. Ein Bier gewonnen. Ich habe ein Bier gewonnen, Impressum, genau. Es gab sogar noch eine. Es gab sogar noch eine Diskussion wieder über Altbier oder Pilz. Aber ich sage mal Warriors mit 10. Wir trinken auch Augustiner Edelstoff, ne? Also das gibt's hier auch. Wenn das Ürige geschlossen hat hier in der Altstadt, dann können wir auch als Backup auf Augustiner Edelstoff zurückgreifen. Ja. Gerne auch sonst Bayreuther oder andere Helle. Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hieß Marco. Entschuldige, dass ich deinen Namen mit der Wette jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Marco, was hältst du von Folgendem? Wir machen doppelt oder nichts. Ich sag Warriors mit 10. Schreib auf Facebook, was du dagegen wettest, und dann werden es vielleicht noch ein, zwei mehr Bier. Sehr schön. Ich bin ja dabei, auch quasi, ne? Also ich meine, das Impressum, das sind wir ja dann beide. Ja, eben. Wir teilen uns alles brüderlich. Sehr gut. Ich denke, wir brauchen auch gleich unbedingt den Sounddrop. Wir haben ja lange keine Awards mehr vergeben, aber wir brauchen den Freak der Woche Sounddrop für unser großartiges, monumentales Happening, was gleich ja losgehen wird. Wenn ihr also ein bisschen auch vorspult die ganze Zeit und ihr hört das gerade, vergesst das, was wir über die Finals gesprochen haben. Alles nur heißer Brei. Gleich, ich glaube, ich hab's. Gleich geht's richtig zur Sache. Ja, vielleicht in der Zwischenzeit noch, danke Sebastian Ernst, auch für deine Frage. Ich glaube, Sneaky, dass du ein Copy-Paste gemacht hast, weil du dieselben Sachen schon mal gefragt hast und uns damit. Shame on us, aber das wissen wir nicht. Genau, ne? Aber dafür kriegst du quasi auch den Shoutout. Du hast gefragt, was wir von europäischem Basketball halten, welchen Spieler aus der NBA wir uns bei einem Lockout gerne in Deutschland wünschen. Und hast nochmal gefragt, was mit den Milwaukee Bucks ist, wann wir die adoptiert haben. Das reichen wir auf jeden Fall nach. Die ersten beiden Fragen würden wir vielleicht so Richtung Offseason mal besprechen. Da haben wir jede Menge Zeit. Auch wenn wir über die EM sprechen, können wir ein bisschen über europäischen Basketball schwärmen. Ja, aber die Milwaukee Bucks kriegst du von uns, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht auswendig. Das müsste eine der ersten Folgen, wo also wir adoptiert haben. Vielleicht so 12, 14. Kann man vielleicht ganz gut auf Instagram nachhalten. Wenn du da bist, dann gucken wir auf Instagram nach, weil da haben wir das auch bildlich immer dargestellt, wen wir gerade adoptiert haben. Aber gut, ich habe den Soundbite gefunden. Mal gucken, ob er klappt. Sekunde. Yes. So. Das Spiel heißt, du hast es erfunden, deswegen sag du. Ja, wir können einen Namen. Warte mal, ich könnte theoretisch. Dann mache ich jetzt einen Spoiler. Das Udonis Haslem Power Rank. Ich frag, das wäre einer meiner ersten Namen gewesen, Mann. Das kann ich nicht machen. Jetzt brauchen wir eigentlich nochmal den Sounddrop, Mann. Ja, warte. Okay. Also in der Zwischenzeit, wo Marius sich jetzt nochmal, wir müssen das richtig machen, Leute. Es tut mir leid. Es wird vielleicht auch ein wiederkehrendes Feature sein. Ready? Willkommen zum jährlichen Udonis Haslem Power Ranking of Bad Names. Ja. Die lustigsten, die schlimmsten, die coolsten Vornamen von NBA-Spielern, aber hinterher auch in Kombination mit den Nachnamen werden wir euch jetzt mal runterbeten und wir haben gerade eben unabhängig voneinander uns ein paar rausgeschrieben und da sind einige Schätze dabei. Genau. Fang mal an. Wir haben jetzt erstmal die 5 schlechtesten Vornamen oder witzigsten Vornamen. Es gibt auch welche, die wir auf jeden Fall beide haben, das weiß ich. Ja, wir umschreiben es ein bisschen. Ich umschreibe es, ich habe 2 nicht-amerikanische Basketballspieler hier aufgeschrieben, die nebeneinander stehen, weil sie beide einen femininen Namen haben. Feminine Namen, einen davon magst du enorm gerne. Andrea. Andrea, der andere spielt bei den Chicago Bulls und wirft gern Dreier. Ein weißer Mann. Mike Dunleavy. Ein weißer Mann aus Serbien und Montenegro. Ach, Nikola. Oder Nikola was? Und Andrea, ja, Mann, was Nikola war denn los? Ja, das stimmt. Andrea, ja gut. Der Name ist scheiße, der Typ ist scheiße. Andrea, das ist echt peinlich. Ich habe, mein erster Name, Thaddeus, wie der Typ von SpongeBob. Hab ich auch, Mann. Finde ich mega geil. Geiler Name. So ja, also ich meine, Udonis Haslem haben wir eben schon hört gesagt. Sich so ein bisschen nach alter Adel an, finde ich. Thaddeus. Thaddeus. Thaddeus, ja. Thaddeus Ernest Peters. Ja, Schriftsteller auch. Dann haben wir eine Abbreviation, das haben wir leider eben schon gespoilt. Es gibt zwei Versionen dieses Namen. Beide sind schlecht oder hören sich verdammt witzig an. Das ist einer aus Portland, ja. LaMarcus, und der andere heißt DeMarcus. Wahnsinn. Was findet ihr besser? So LaMarcus oder DeMarcus? Ich finde DeMarcus eigentlich noch geiler. Ja. Aber auch LeBron. Genauso. Wie kommt man dazu, so ein fast schon französisches Kürzel vor einen Vornamen zu setzen? Wow, ich habe einen französischen Spieler unter meinen besten kompletten Namen. Ja? Soll ich den kurz nennen? Ja. Den muss ich jetzt spoilen, weil du hast ja eben gesagt, Thaddäus hört sich so an wie Adel. Ja. Pass mal auf, was das für ein französischer Hochadel ist. Folgender Spieler ist also nicht nur in der Offseason in der Heimat, sondern er hat ein Weingut in der Nähe von Bordeaux. Ja, ihr müsst euch vorstellen, er hat eine Riesenzufahrt, eine Allee an Bäumen, wo wild Lavendel blüht. Ja? Und oben ist ein Landhaus und sein Name ist Geoffrey Lauvergne. Wow. Von den Denver Nuggets. Geoffrey Mann. Lebemann. Richtiger Lebemann. Aber wir sind ja noch bei den Worst-Namen. Ich habe noch einen für dich. Ich habe den. Okay, warte. Du machst ja quasi, ne? Shut us down. Gamebreaker. Etwan habe ich. Wow. Aber Etwan wird auch mit E und dann Apostroph T-W-A-U-N. Etwan. Etwan Moore. Das ist echt hässlich. So halte ich fest. Der erste, nur ein bisschen um dich anzufüttern, ist Maurice Spates mit Doppel-E. So viele E's im Namen. Aber der schäbigste Name von allen ist Klee Anthony Early, Mann. Klee Anthony geht mir über, ist der sperrigste Name, den es überhaupt gibt. Vor allem, ich lese immer Clean, Cleanthony, ja, Mann. Cleanthony. Cleanthony Early. Großartig. Carmelo ist auch scheiße. Ja, jetzt kommen wir also zu den kompletten Namen. Das heißt, wir nehmen den Nachnamen mit. Ich habe hier ein paar ganz großartige Sachen. Ja. Ganz am Ende, damit ihr nicht wieder sagt, hey, was seid ihr eigentlich? Irgendwann kam ja auch mal Kritik von irgendwem. Ja, hier finde ich ein bisschen despektierlich oder sowas. Macht euch bitte lustig über Phil Nöfer. Mein Name, ja? Was ist das eigentlich für ein Name? Also gerne, schießt einfach los. Wir sind schmerzfrei wie Jan Böhmermann, was seine Show betrifft. Also immer gerne los. Aber jetzt kommen die kompletten. Kritikfähig wie Billaretti. Nicht so kritikfähig wie Reif. Oh ja, das stimmt. Fängst du an mit kompletten Namen? Ja, aus der ein großer Schriftsteller. Ja. Dante Cunningham. Geil. Ich setze dagegen den Schriftsteller Langston Galloway. Sein alter Ego. Ja. A.K.A. Langston Galloway. Also auch nochmal, wir binden euch Klassiker ein der Weltliteratur. Wir binden euch ein wie soll ich jetzt was? Wie fiese BDSM-Leute andere Leute anbinden. Wer wird eher Nobelpreisträger in Literatur? Langston Galloway oder Dante Cunningham? Spencer Dinwiddie ist offizieller Mitspieler des Rookie bei den Detroit Pistons gewesen, Point Guard. Spencer Dinwiddie, auch bekannt dadurch, dass er bei dem Hobbit mitgespielt hat, als Hobbit. Ja. DeMar DeRozan. Hab ich auch, Mann. Absolut auch, der doppelte Mann. DeMar DeRozan. Der ist auf Platz 1, Mann. DeMar DeRozan. DeMar DeRozan. Das heißt, die Frau heißt halt im Zweifel, oh, ich kann jetzt keinen, wie heißt die Mutter von LeBron? Weiß ich gar nicht. Da hab ich letztens, sag mal irgendeinen Namen nämlich, von. Als er sich, das haben wir gerade noch vergessen zu sagen, LeBron ist ja in eine Kamera reingefallen. Da kam die Mutter und hat ihm irgendwie ja genau einen Kuss gegeben. Wie heißt die nochmal? Gloria oder so? Gloria. Also wir sagen, die Mutter von DeMar heißt Gloria DeRozan. Was geht durch den Kopf, dass sie sagt, jetzt müssen wir noch einen draufsetzen? DeMar DeRozan. Solomon Hill. Geil. Absolut biblisch. Ja, Solomon Hill ist geil. Ich habe Kemba Texas Ranger Walker. Geil, Kemba, Mann. Walker finde ich so ein, wie so ein Bruce Willis-Name. Eigentlich müsste ein Whisky so heißen. Kemba Walker, ja, genau. Ja. Dry aged. Ja. Ach nee, das ist für Fleisch. 15 Jahre im Fass. Ein richtiger Kemba Walker. Eichenfach. Ja. Ein richtiger Kemba Walker. Ja, ein Kemba Walker. Black Label, Kemba Walker. Ein Kemba Walker Cola. Okay, jetzt hören wir auf, uns lustig zu machen, denn es kommen die Besten. Ich habe so geile Namen. Geoffrey Lauvergne ist ja schon hoch, ja. Joe Inglis, Mann. Joe Inglis ist geil. Aber Kemba Walker hatte ich eigentlich auch schon unter meinen Favorites. Den fand ich auch schon. Joe Inglis ist auf jeden Fall ein Actionheld, der mit, wie hieß denn nochmal der Typ? Steven Seagal. Ja. In irgendeinem Zug spielt, wo er der Chef ist. Ja. Ich habe Rajan Rondo. Geil, oder? Willst du Rajan heißen? Rajan. Nein, um Gottes Willen nicht, aber in der Kombination Rajan Rondo finde ich geil. Luke Richard Mbaamute. Ja, das ist aber auch zu sperrig. Ich finde bei Rajan Rondo finde ich geil. Das ist ein afrikanischer Prinz, Mann. Hast du schon mal diesen Film mit Eddie Murphy gesehen, wo der Prinz von aus dem Bafo ist? Ja. Prinz von Zamunda. Ja, das war Luke Richard Mbaamute. Die haben das nach dem Vater von ihm geschrieben. Ja. Das Drehbuch. Udonis Haslem hast du leider schon gesagt. Das ist einer meiner Favorites. Udonis finde ich geil. Drew Holiday finde ich auch geil. Krass. Wenn du dir einen Spieler vorstellen würdest, dessen Name bei Braveheart mitspielen würde, dann wäre es Brandon Knight. Ja, das stimmt. Brandon Knight ist geil. Ich habe noch einen, aber damit müssen wir auch aufhören. Spitzen Ohren. Weil das ist der absolut beste Name der Welt. Wenn ich mich umnennen würde in diesem Leben noch, würde ich so heißen. Warte, dann machen wir nochmal den Sound. Stimmt. Her damit. Moment. Und. Gigi Datome! Gigi ist echt geil. Gigi Datome. The das White Jesus. Geil. Spielt der nächste Saison noch in der NBA? Ja, der soll spielen bei Boston. Meinst du? Splasht ein paar Dreier. Geiler Zocker. Mhm. Besonders wenn du den bei 2K kommen, nimmst. Nur Gigi Datome. Immer. All day. Gigi All Day Datome. Born ready. Ich habe noch, hab noch ein Things That Make Me Smile. Ja? Ja, ein Thing That Makes Me Smile sozusagen. Ich finde es cool, wenn irgendwelche Stars aller Welt Sachen machen. Und Paul George, ich weiß nicht, ob ihr ihn auf Instagram habt, liebt zu fischen. Jedes dritte Bild ist, wie der irgendeinen Barsch, einen riesigen Barsch in der Hand hat und sagt, hey Jungs, geht mal fischen. Heute hat er zum Beispiel gepostet, irgend so eine karikative Geschichte, so von wegen Teach Kids Fishing. Das heißt, der geht halt echt raus und zeigt irgendwem, wie man Haken macht und halt einen Fisch totschlägt oder wieder reinbringt. Das ist ein bisschen mehr down to earth als Udonis und der Birdman, die Krokodile fangen gegangen sind in der Offseason. Aber du, wir müssen noch über zwei Sachen sprechen. Oh. Das Nike-Ding und den ersten Trade. Wir haben noch gesagt, wir hören auf, wenn der Name Gigi Datome fällt. Ja, gut. Eigentlich müssten wir jetzt so einen. Gut, dann herzlich willkommen zu Folge 40. Oder 39b. Werden wir ein bisschen ernsthafter jetzt. Wir sprechen nämlich kurz über den Trade, der runter durchgegangen ist. Eigentlich ein eindeutiger Gewinner. Worum geht's? Es ging darum, dass Detroit sich Erjan Ilyasova, den Stretch-Vierer der Milwaukee Bucks, geangelt hat und im Gegenzug eigentlich nur Salary-Abfälle abgegeben hat. Salary-Cuts einfach, ne? Genau. Ja. Karen Butler unter anderem. Ich weiß gar nicht, wer der zweite war jetzt gerade. Ich muss nochmal nachgucken. Keine Picks drin gewesen. Ich habe dir noch geschrieben, ich hätte schon gedacht, dass sie wenigstens einen Second-Rounder zurückbekommen. Ilyasova, ja, durchaus ein brauchbarer Spieler. Milwaukee macht das einfach, um Platz zu schaffen auf der Power-Forward-Position für Jabari Parker und Giannis kommende Saison. Das war verständlich, dass sie Ilyasova abgeben würden. Aber da hätte man schon ein bisschen mehr machen müssen, meiner Ansicht nach. Was bedeutet das denn für deinen Greg? Ja, ich glaube, das bedeutet genau, dass Greg Monroe in jedem Fall das Team wechseln wird im Sommer. Es wurde ja schon von Frank Isola, einem der Beatwriter von den Knicks, gesagt, dass der Deal mit den Knicks as close as it gets ist. Also so im Grunde eigentlich schon unterschriftsreif. Aber wie auch immer, ob er jetzt zu den Knicks geht oder nicht, die Verpflichtung von Ilyasova bei Detroit heißt für mich, dass sie damit ihren Stretch-Vierer gefunden haben, da die Paarung mit Greg Monroe und Andre Drummond war jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt in den letzten zwei, drei Jahren, wo sie zusammen gespielt haben. Insofern ist das, glaube ich, der richtige Schritt. Greg Monroe wollte sich sowieso verändern, will wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kohle haben. Insofern ist die Free-Agent-Saison am 1. Juli damit von Monroe eröffnet, denke ich. Ob er zu den Knicks geht oder nicht, hängt auch viel damit zusammen, was die Knicks jetzt oder beziehungsweise überhaupt, wie der Draft dann vonstatten geht. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, der Draft ist nicht am 16. oder 19., wie ich behauptet habe, sondern am 25., wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also es ist noch ein bisschen hin, noch ungefähr 2 Wochen. Und ich denke, da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen und unser Mock-Draft kurz vorher nochmal bekannt geben, wenigstens für die ersten 10 Plätze, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ab Platz 10 oder 15 habe ich jetzt auch mir die Spieler nicht mehr so angeguckt, dass ich da jetzt irgendwas predikten könnte. Nee, da schaut man sich im Zweifel ein Draft-Express-Video rein, genau, von irgendwem, der mal wieder nicht von den Dallas, ach nee, wir haben ja eh dann keinen Pick, insofern bin ich da eh ein bisschen raus. Aber ich habe heute gehört bei Hoopshype, Chris Dubs Porzingis Stock springt in die Höhe. Rising, irgendwer sagt, ja, bester Spieler im Draft, ja, miau, miau, miau, wesentlich ist besser als Towns. Bei mir ist tatsächlich auch so ein bisschen immer im Hinterkopf, okay, irgendwie großer Europäer, der schießen kann, auch wenn das natürlich ein fieses Vorteil irgendwie ist. Ich glaube schon, dass er vielleicht mit einer der komplettesten Spieler schon ist, aber die müssen sich halt immer anpassen. In Europa wird halt echt anders gespielt. Und du hast es auch an jemand wie Jonas Valančiūnas gesehen, der eigentlich ganz beefig gebaut ist. Beefig gebaut. Der ganz, ganz gut gebaut ist. Der hat auch erstmal 1-2 Jahre gebraucht. So. Ja, ja, schon. Andererseits natürlich kannst du auch sagen, würdest du dir hinterher vorwerfen wollen, auf einen Marc Gasol verzichtet zu haben im Draft? Oder auf einen Pau Gasol? Oder wie auch immer, ne? Also, ja, ich bin auch mal gespannt, da hatten wir schon öfter mal drüber gesprochen, dass natürlich die Amerikaner, die dann auch im Final Four oder so auf sich aufmerksam gemacht haben, dass die natürlich erstmal von den Coaches am meisten gesehen werden, aber, und das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass so ein Name dann hinten raus nochmal irgendwie steigen könnte, denn jetzt gerade aktuell, das werdet ihr vielleicht auch gelesen haben, sind die Pre-Draft-Workouts, das heißt vor allem die Top 10 Prospects werden bei den Lottery-Teams jetzt nach und nach Trainingseinheiten absolvieren, in der Region, wo sie wahrscheinlich gepickt werden, also von diesen Teams. Und da werden sich die Coaches und die ganzen Scouts das nochmal ganz genau angucken. Und dann kann es auch durchaus sein, dass so ein Porzingis dann alle total vom Hocker reißt und vielleicht Karl-Anthony Towns doch irgendwelche Schwächen hat, von denen man noch nicht genau wusste. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich würde auch sagen, Safe Bet ist Towns auf 1. Was danach passiert, das müssen wir mal gucken. Das zweite oder der zweite und letzte Newspunkt, Informationspunkt, den wir noch raushauen, ist, dass Nike einen Deal gesigned hat mit der NBA, was den Ausrüster, offiziellen Ausrüsterstatus betrifft. Derzeit ist das noch Adidas, ist das auch dann insgesamt 11 Jahre gewesen. Es geht ab der Saison 17/18 los. Mhm. Und das hätte man schon denken können. Adidas hat Schwierigkeiten im Basketballmarkt, gerade in Amerika, Fuß zu fassen, haben versucht, mit viel Geld Athleten auch zu Ausrüsterdeals, Schuhdeals zu unterzeichnen. Vor allem dann Dwight Howard, Derrick Rose, John Wall, die Jungs sind bei Adidas. Ja. Müsste man sich jetzt selber überlegen, wie gut das gelaufen ist von der Marketingperspektive. Aber sie haben da einiges springen lassen und haben wohl anscheinend nicht ein ähnliches Angebot abgegeben. Und jetzt kassiert die NBA fein insgesamt, glaube ich, 1 Milliarde von Nike, was für dieses Imperium gar nicht mehr so groß ist und natürlich ein Riesenschritt voran für Nike, dass man visibel wird. Und ich glaube, da kann man auch einiges an Geld machen. Du kannst da nämlich die Swingman-Jerseys selber machen, du kannst diese ganzen Warm-up-Sachen selber kreieren und ich glaube, das generiert schon viele Sales auch. Ja, ich glaube auch. Vor allem, weil die NBA auch immer internationaler wird, ist das, glaube ich, wichtig für Nike. Gerade auf dem europäischen Markt, wo die NBA oder asiatischen Markt, wo die NBA immer stärker wird, ist das eigentlich so die Bastion von Adidas? Gerade der Fußball ist noch in großen Teilen in den Händen von Adidas, beziehungsweise sind sie da der Ausrüster für viele Teams. Das hat Nike in den letzten Jahren auch schon clever gemacht mit Cristiano Ronaldo oder Barca-Sponsoring und so weiter und so fort. Aber Adidas, vor allem hier in Deutschland, steht eben noch für für den Fußball. In Amerika ist es so, dass zum Beispiel Under Armour, die auch mit in einem Bidding War sozusagen drin waren, dass die auch ein Angebot abgegeben haben und sich mit Steph Curry jetzt auch einen Schuhdeal eines Superstars geholt haben, aber die gehen stärker in den Football rein. Under Armour ist gerade, was diese ganze Protection, dieses ganze Gear so angeht, da sind sie halt bekannt für und immer stärker geworden. Und ich meine, da musst du dir auch irgendwann eine Sportart aussuchen, in der du Vollgas geben willst und da platzisch sein willst. Und ich denke, Under Armour geht immer mehr in Fußball. Nike ist so groß, die gehen überall ein bisschen rein, aber nehmen jetzt die NBA, glaube ich, als mit ihr Zugpferd und Adidas wird weiter im Fußball irgendwie aktiver bleiben. Ja, spannend. Können wir gerne auch mal eine Folge drüber machen. Gerade die so Marketing Aspekte, da bist du ja auch ein Experte für. Insofern wäre das wirklich mal spannend zu sehen. Da sind natürlich auch Summen, die genannt werden, gerade was so ein Schuhdeal von Under Armour jetzt auch mit Kevin Durant betrifft, den er, glaube ich, letztes Jahr dann gesigned hat. Kevin Durant hat bei Nike unterschrieben. Ach, hat er dann doch? Ja, weil doch Under Armour hat so viel Geld gewettet. So dann. Knapp, ja, richtig. Ja, genau. Dann hatte ich das falsch im Kopf. Aber das sind ganz interessante Mechanismen, gerade auch, wie dann Geld generiert wird. Und ja, spannend. Gut. Aber das zum nächsten Mal. Wann ist denn Spiel 5 ist am Sonntag? Am Sonntag. Von Sonntag auf Montag? Mhm. Ja, das heißt, wir hören uns dann, wenn wir uns am Mittwoch wieder hören, ja, wahrscheinlich. Könnte es schon vorbei sein. Genau, dann wird wahrscheinlich Dienstag das zweite Spiel sein und oder das sechste Spiel. Und gucken wir mal. Genau, dann also werden wir euch auf dem Laufenden halten. Haben wir alle Glück und die Serie geht in 7 Spiele, dann hören wir uns vorher nochmal, bevor es zu Ende sein sollte. Ansonsten achtet ein bisschen auf Twitter, auf Facebook, da werden wir immer mal wieder auch zwischen den Pods kommentieren, was so gerade los ist. Das haben wir auch auf die ein oder andere augenzwinkernde Art mal in den letzten Tagen gemacht. Nochmal vielleicht der Hinweis, wir hatten es in den vorigen Folgen schon mal gemacht, wir freuen uns riesig, wenn ihr uns auf iTunes eine Rezension schreibt oder bewertet. Hilft uns immer total, ein bisschen in den Rankings zu steigen. Wir sind da genauso kompetitiv wie die jeweiligen Leader in ihren Teams, gerade in den NBA Finals, was das angeht. Und ja, wird uns freuen. Ansonsten hören wir uns in ein paar Tagen wieder. From downtown. Hang on.